Knarre sich fertig. Voransetzer oben. Drehen ruhig. Belangt sich die bronzene Muskulatur des schwarzen Mannes des Meisters von Amerika. Neben ihm steht Ralph Metcalf. Er weiß, um was es geht. In Los Angeles war er Zweiter. Hinter dem kleinen Zoll. Diesmal will er Erster sein. Ob es ihm gelingen wird, ob er die Endgeschwindigkeit aufbringen kann, des Ovens anzugreifen. Dann die Hoffnungen Europas. Unter Borgmeier, ein Stampfer wie Metcalf. Der gedrungene, blonde Ossendart und der Schwede, ebenso blond wie er. Und Frank liegt auf 28 schon, war er im Endlauf. Damals gelang es ihm nicht. Immer lieber zäh dran, 8 Jahre ist es her bisher. Kaum hat der Mann sich geändert in der Figur, er ist immer noch schlank und klein und eine blonde Zolle hängt ihm über der Stirn. Miller pfeift. Ruhe soll herrschen im großen Stadion der 100.000. Der gewaltigste Kampf beginnt um die Schnelligkeit. Der Kampf um die 100 Meter. Da sind alle nervös jetzt. Da treffeln sie wie Vollblutpferde vor dem Start. Da zuckt selbst Ralph Metcalf auf. Die gewaltige schwarze Lokomotive fühlt immer wieder zu den Füßen, zu den Spikes hin. Jetzt segnet er sich das letzte Mal und tritt in die Außenbahn. Und auch der andere Schwarze ist schon nach vorn getreten. Auf der Innenbahn wird der Oven. In der Mitte die 4 Weißen. 2 Schwarze gegen 4 Weiße. 2 Europäer. 3 Europäer mit den Schweden zusammen gegen 3 Amerikaner. USA gegen Europa. Der Kampf beginnt. Wieder steht bereit. Stoll in der Hand. Da liegen in einer Linie. Ein Laut regt sich im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Start auf die Wette fertig. Los! Gerne Fahrer, die sie losgefasst, der Holländer ist fahren! Jetzt kommt schon Jester oben, zurück nicht Metcalf! Borgmeier stammt verzweifelt! Auch der kleine Brennwieger vorne, unendlich weit, viel! Jester oben! Weiter! Metcalf! Von 4. wieder ein Amerikaner, Diekopf. Das ist das Ende der großen Zeit, welche 100.000 entgegengefiebert haben. Jester Owens unschlagbar.